Und jetzt Brennercast, der Bundesliga-Podcast. Aus dem EM-Lazarett. Hier ist Benny Meyer und hier ist Rüdiger Rudolf. 180, zurück. What does that mean? Oh, wir haben schon wieder einen verloren. Das war zu schlimm, das war zu schlimm. Was war das? Das war, ich habe gespielt eine Szene aus einem Krankenlazarett. Ah, du bist ja auch... Ich wollte gerade den Defibrillator ansetzen. Ja, stimmt, du bist ja auch Schauspieler. Ich bin, ja. Das ist dein gutes Recht, das ist mein gut, zu Beginn des Podcasts gleich mal ein Impro-Ass aus dem Ärmel zu holen. Dem Mikro eine Lidocain-Spritze zu versetzen. Oh, wunderbar. Ja. Ja, ich berichte quasi live aus meinem jüngsten Bandscheibenvorfall, kann man sagen. Ja. Ja. Wenn kaum ist die Liga vorbei, denkt sich deine Bandscheibe. Irgendwann muss mal Schluss sein. Ne? Irgendwann muss man eine Auszeit. Ich gucke mich mal draußen um. Ja. Nee, es geht seit ein paar Wochen, aber am Samstag hatte ich einen extrem schmerzlichen Vorfall und der ist auch bis jetzt nicht in seinen Konsequenzen nicht abgeklungen. Deshalb verzeih, falls ich heute ein bisschen Schmerzmittel benebelt daher rede. Ja, dann versuche ich heute das Korrektiv zu sein. Ja, ich werde versuchen, Klarheit reinzubringen. Ich lese zur Not deine Notizen vor, lieber Freund. Der unerwartete Anfang der Woche hat ausnahmsweise mit Fußball zu tun. Ach komm. Denn Bayern will Jesus verpflichten. Ja. Ist das nicht super? Das ist gut. Ich finde, es ist konsequent und es hat sich noch niemand getraut. Und es kann nur helfen. Ja. Als würde ich mal sagen, Oberklassen, als Elite-Katholikenverein. Ja. Einfach mal Jesus direkt zu verpflichten. Ne? Also wenn ich Jesus wäre, ich würde auch zum Bayern gehen. Jesus ist ja jemand, der sehr hilfsbereit ist. Absolut. Kein Geld nimmt. Ja, sich nicht viel draus macht, nee. Ja, es wäre cool. Stell mir vor, es wäre doch schäbig von Jesus, wenn der sagen würde, Ablösesumme, ich weiß nicht, wo er gerade spielt, ja. Ablösesumme irgendwie 200 Millionen oder so. Ja. Das käme nicht gut an. Das kommt auf seinen Berater an. Hast du eine Ahnung, wer sein Berater ist? Na, das ist, glaube ich, derselbe wie Robert Lewandowski. Ja, stimmt, der ist ja auch so katholisch. Ja. Der hat übrigens in so einem Spiegel-Interview hat er gesagt, hat er erzählt von so einem relativ unbekannten, zumindest uns unbekannten Spieler aus der Ukraine, der für 50 Millionen irgendwie nach China geht. Ja. Oder vielleicht 50 Millionen auf sein Jahresgehalt, ich weiß es nicht genau. Und dann meinte der Berater... Dann ist der Robert, ich sage so gerne Robert, ist eigentlich gegen mein Naturell, weil ich würde eigentlich als Bayer sagen, der Robert. Ja. Der Robert. Aber Robert, das hat mir so meine Berliner Verwandtschaft beigebracht. Robert. Der Robert. Nee, Robert ist wieder was anderes, ne? Ja. Der Robert müsste dann 300 Millionen wert sein an Ablöse. Und zwar locker, meinte der. Toll. Ja. Okay. Wie viel sind wir wert? Wie viel sind wir wert als Podcast? Ja. Wann kommt Müller Wohlfahrt und kümmert sich um deinen Rücken, Bernie? Im Ernst, jetzt sind wir vielleicht noch nicht so viel wert, aber es kommt, wird der Zeitpunkt kommen, wo jemand wie Spiegel Online oder, keine Ahnung, in sein Advokat Bento oder irgendein Quatsch wird sagen, wir brauchen so Kulturpodcaster wie euch und kaufen uns ein. Welche, die das schon seit Jahren unerkannt machen. Ja. Und dann sind wir bereit. Ja. Wir lassen uns dann aber auch kaufen. Dann lassen das wir uns... Das ist jetzt, liebe Hörer, damit ihr euch da keine Illusion macht, wir sind super käuflich. Und dann, wir sind... Ja. Also ich zumindest, ich will es gar nicht für dich sprechen. Nee, ich auch. Ja, du auch. Gut, das beruhigt mich. Na, auf jeden Fall, Bayern will Jesus. Ich kann nicht genug bekommen von diesem Satz. Allerdings ist es Gabriel Jesus, was natürlich auch sein kann, dass das vielleicht ist es der uneheliche Sohn von... dem Erzengel Gabriel und Jesus, oder die haben als schwules Pärchen jemand adoptiert. Kann ja sein, oder? Ja. Gabriel Jesus. Und der spielt momentan bei Palmeiras Sao oder Sao Paulo, ich weiß es nicht. Ich hatte gerade zu Rüdiger gesagt, das Signifikante am Portugiesischen ist, dass man öfter mehr Sch sagt, als man denkt. Oh ja, und mehr macht, als man und denkt. Und dann hast du noch eine schöne Anekdote, ja, ich glaub, phonetische Anekdote berichtet. Ja, ich habe mal gelernt, dass Pau heißt, glaube ich, Brot. Aber wenn du nicht in das Nasale reingehst, sondern einfach nur Pau sagst, so etwa wie du, Robert, dann heißt es Schwanz. Ah, aber Pau klingt auch ein bisschen vietnamesisch, finde ich. Ja. Ja. Stimmt. Ja, gut. Vielleicht heißt es da nochmal was komplett anderes. Ja. Ansonsten, ich möchte kurz Werbung machen für mein... I ain't got no quarrel with the Vietcong, hat Muhammad Ali gesagt. Hat er. Eins seiner berühmten Zitate. Jetzt ist er leider auch gestorben. Ja, der greatest of all time yeah. has left the building. Yes. Wusstest du, dass Kevin Prince Boateng vor der UNO, nee, vor den Vereinten Nationen gesagt hat, dass der Obama und er, dass die jetzt da sein, wo sie jetzt sind, das hätte auch mit Muhammad Ali zu tun. Da hat er sich mit Obama mal schnell auf eine Stufe gesetzt. Aber wie kam er denn vor die Vereinten Nationen? Wurde er angeklagt? Ich, für das Foul am Ballack damals? Ja, für das. Ja. Nee, dafür stand er in Den Haag vor dem Kriegsverbrechertribunal. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Wurde aber auch aufgrund, auch dort, auch er wurde freigesprochen. Mhm, ja. Mhm. Das machen die ja gern. Wie sind wir da hingekommen? Gabriel, Jesus, weiß ich nicht. Ja, Sao Paulo. Ich wollte kurz von einem katholischen Thema zum nächsten. Ich wollte nur kurz sagen, mein Buch, es wurde jetzt, es steht jetzt im Internet, dass es mein Buch ab 18. Oktober zu kaufen gibt. Ich wollte nur darauf hinweisen, das Buch heißt Rosalie. Und der Katholizismus spielt auch eine gewisse Rolle. Und das hast du, musstest du das aus dem Internet erfahren? Nee, das nicht. Aber ich wollte ja etwas verlinken und ich google hin und wieder das Buch. Ich glaube, dieser Mitte Oktober, das wird eine entscheidende Phase für uns beide, Bernie. Ja. Du hast am 18. erscheint dein Buch, am 19. habe ich Premiere. Ah, ja. Sehr gut. Ja, das wären die drei Tage des Kondors. Was? Das ist ein toller Film übrigens. Das ist ein toller Film. Und es ist auch schön, dass ich jetzt noch so diesen schweren Bandscheibenvorfall habe, weil bis Herbst bin ich fitter. Und Herbst wird die große Renaissance von Rüdiger Rudolf, von Bernie Meyer und vom Brennerpass passieren. Ja. Nicht, dass das jetzt heißt, ihr müsst bis dahin nicht mehr Brennerpass hören, weil nächste Woche geht es mit dem EM-Brennerpass los. Trotzdem, große Zeiten kommen auf uns zu. Ja. Oder wie du damals meintest, als ich mein zweites Kind bekommen habe, so ein Kind bringt immer auch Geld ins Haus. Ja, bringt Brot mit, ja, ein spanisches Sprichwort, ja. Ein Kind kommt immer mit Brot auf die Welt. Bisher hat es sich nicht bewahrheitet, hat sehr, eher Geld gekostet, aber irgendwann muss es ja. Irgendwann kommt es schon. Sich auszahlen, ne? Ja. Kriege ja nicht zum Spaß, Kinder. Nee. Dann, Programmpunkt. Die EM-Tipprunde ist eröffnet, ne? Die meisten werden es schon mitbekommen haben. Wer nicht, der kann sich jetzt anmelden unter kicktipp.de/Brennerpass. Yes. Das ist es, genau. Yes. Wenn ich den Link an Leute verschicke, dann können sie sich da anmelden. Direkt. Super. Sollst du auch machen? Mach ich auch. The more, the merrier. Als ich es schon mache, ich wollte schon einmal machen, aber da habe ich gesehen, war Kicktipp noch irgendwie im Umbau. Da haben die, glaube ich, die Jungs von Kicktipp noch gebastelt und haben da die Werbung noch eingebaut und sowas. Und, aber jetzt geht's. Ich habe es umgeswitcht Ende letzter Woche, glaube ich. Cool. So, genau. Großes Thema, was wir natürlich besprechen müssen, EM-Songs. Hast du den von Grönemeyer schon gehört? Nein. Nein, wirklich nicht? Nein. Oh Gott, Rüdiger, da müssen wir mal kurz gegen das Urheberrecht verstoßen und den dir vorspielen. Ja. Ich hoffe, das geht unter Zitatrecht durch. Ansonsten werden wir jetzt... Grönemeyer EM-Song. Und macht er das aus freien Stücken oder wurde er beauftragt von Nutella oder dem DFB? Oder das, das ist fraglich, vor allem, wenn du das Lied jetzt gleich hörst. Das Ding ist, was man noch sagen muss, Zeit, dass sich was dreht. Kennst du noch von früher? Nein. Von der WM 2006? Ich fürchte, nein. Zeit, dass sich was dreht. Und, schade, weil vielleicht dachtest du, würdest du sagen, der war ja, Weil dann könnte ich sagen, da geht noch mehr. Mit dem deutschen Star-DJ Felix Jähn, bekannt aus der unvöllig unnötigen Coverversion Sommerhit letzten Jahres, Ain't Nobody, Nothing Better. Man muss natürlich sagen, textlich auch mal wieder eine einzige Schüttelmetapher. Die lohnt sich nicht, denn jeder Versuch ist ein Schatz in sich. Es gibt Reste von Zweifeln, die dein Herzen durchwühlen. Aber es ist nur der Atem, der sich alleine abfühlt. Und der nächste Bach, danach erklungen schreit. Im Ball der Gefühle ist Wahnsinn, oder? Ja! Naja, okay, ja. Ich habe genug gehört, ja. Man muss sagen, was er konsequent macht, ist, er ist quasi erst ein metaphorischer, er ist ein Fleischwolf. Er packt so viel verschiedene, ich glaube, es ist fast sein Anspruch, so viel verschiedene Sprachbilder und, ja, und verschiedenste allegorische rote Fäden in einen Song zu packen, dass man am Ende ja, nichts versteht. Aber es wirkt auch ein bisschen bedeutend. Ich finde, da kommt auch der Theaterschauspieler in ihm durch. Ja, aber er ist als Schauspieler ja gar nicht so übel, finde ich. Als Schauspieler ist er sogar ganz gut, finde ich. Ja, finde ich auch. In das Boot, also in das Boot ist vieles ganz toll. Im Boot sind auch bezeichnenderweise viele ganz toll, die sonst nicht toll sind. Macht ja einen guten Film auch immer aus. Ja. Aber auch die Szene mit Semmelrogge, ist der Wasserdruck, Morschklau, fantastisch. Ja, aber okay, Herbert Grönemeyer, gut. Und dann gibt es aber noch einen EM-Song von Wolf fucking Fuß. Wolf Christoph fucking Fuß. Ja. Und der ist unglaublich. Der Song ist wirklich... Wie heißt der? Holt das Ding. Gut. Und der ist von Wolf Fuß eigener Band The Wolves. Mhm. Mit 2V. Und bei Wolf Fuß ist es so, als wär Crossover nie... Als wären wir immer noch mitten in den 90ern. Als wäre Crossover immer noch das Ding. Ne? Ja. Du weißt noch, als die Fantastischen Vier... es gab so den Peak an Crossover. Da gab es diesen Judgment Night Soundtrack, wo bekannte Indie-Künstler von Teenage Fanclub mit De La Soul bis Slayer mit House of Pain, bla bla bla. Das war gut. Das war der Peak von Crossover. Da konnte man auch noch dabei sein. Stahl bergab ging es ab da, wo die Fantastischen Vier mit diesen anderen Heinis da mega vier Crossover-Platte von ihren Songs gemacht haben. Aber da, genau an dem Punkt, ist Wolf Fuß immer noch. Setzt er nahtlos an. Als wäre nichts gewesen. Genau, ja. Gut. Das holt hören. Das Ding. Zitatrecht, liebe GEMA. Wir sind Journalisten, wir zitieren, liebe GEMA. Und wir erwähnen es auch nicht im Teasertext. Hier ist er, Wolf Fuß, ne? Kapuze. Hold das Ding! Hold das Ding! Boom, shit, boom, along! Ja, okay. Stopp. Na gut. Stopp. Stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp. Sofort Abpfiff. Ja. Kick. Was ist das Gegenteil von Kick-Off? Kick-Over? Tap out. Tap out. Give up. Give up. Gut. Naja. So. Rüdiger. Wie viele kreative Menschen sich so mit so einer EM beschäftigen. Musiken werden geschrieben, Maskottchen werden sich ausgedacht. Hast du Victor schon gesehen? Nee. Die Franzosen haben ein hübsches kleines Maskottchen entworfen, aber das werden wir ja noch alles. Ja, im nächsten Monat werden wir das ja zu genügen. Das gucken wir jetzt gleich an. Ja, da ist er doch hier. Victor. Er soll auch für die Sicherheit. Ist ja nicht Victor, ja. Victor. Er ist ein kleiner Superheld. Er soll auch für die Sicherheit, er soll einem ein Gefühl von Sicherheit vermitteln, habe ich gelesen. Der sieht aus wie so ein Typ aus dem Bob der Baumeister Remake. Oh Gott. Der gerade hier im Kicker läuft oder so. Ja, ist scheiße. Das ist, muss ich ja wirklich sagen, ist scheiße. Bernie Meyer nennt es direkt beim Namen. Ja. Nee, aber das ist einfach scheiße. Das gibt's auch keine. Ich finde, da kann es kaum zwei Meinungen geben. Nee. Ja, Rüdiger, gut. Wir haben uns ja neulich darüber unterhalten, dass. Ja, bitte. So viele, oder waren wir das, dass so viele Schauspieler und Stars, die es eigentlich nicht nötig haben, unbedingt Musik machen müssen. Mhm. Ja, das waren wir. Ja. Ja. Ich habe auch gesagt, ich habe mit Johnny Depps Karriere abgeschlossen, als ich seine Bands erstmal irgendwo im Fernsehen gesehen habe. Ja, mir ging es so mit leider mit, Gott, jetzt sage ich es jetzt hier öffentlich, aber mit, oh boy, wie heißt der, Tom Schilling. Ja. Ja, schade, ist so ein toller Schauspieler, ne? Ja, wirklich. Ja. Und dann, ja. Aber Herbert Grönemeyer hatten wir ja auch eben schon. Wobei Herbert Grönemeyer natürlich auch schon ganz hübsche Musik gemacht hat. Also ich habe Halt mich, finde ich immer noch einen sehr schönen Song. Ich habe mehrere Herbert Grönemeyer CDs. Ach. Ja. Gut. Ich mag zum Beispiel sehr gerne dieses Bleibt alles anders. Ja. Das fand ich auch am besten. Und die CD davor, die Chaos, die ist fantastisch. Ja. Eigentlich glaube ich, Herbert Grönemeyer, so viele Mädels bei mir damals in der Schule haben ihn mir verdorben, die so diese gute Laune-Lieder von ihm so mochten und dieses Türkise und dieses und das fand ich alles sehr unsexy. Und eins der. Vielleicht das schlaueste Comedy-Lied in der deutschen Musikgeschichte ist ja immer noch Was soll das? Was soll das? Ja. So, das ist eben kein so Metaphern-Shit, sondern es ist einfach, da wird erzählt eine Geschichte und das kann er gut, das funktioniert. Ja. Das funktioniert, wie man an einen solchen Schwamm sein Herz einfach verschleudern kann. Ja. Sein Kopf stützt sich auf sein Doppelkinn, seit wann zieht es sich zu Vetteln hin? Fantastisch. Meine Faust gehört unbedingt in sein Gesicht. Das war der Moment, wo ich auch dachte, ich lege mich vielleicht nicht mit Herbert an. Ja. Doch, darf nicht. Nein, so darf nicht. Nee. Also, absolut. Also, Und Herbert Grönemeyer hat auch diesen schönen Parkplatz-Such. Ja. Wie heißt es nochmal? Ich drehe 100 Stunden, hier sind meine Runden. Es wird bei Kaffee und Kuchen und ich kurf hier rum. Achso, ja, ich finde keine Parkplatz. Ja. So, dann Herbert Grönemeyer haben wir auch abgehakt auf meiner Liste. Jetzt. Willst du wissen, womit ich mich beschäftigt habe? Oder willst du noch? Du bist jetzt, ja, das wäre Fußball, oder? Du bist bei Fußball? Ein bisschen. Nee, mach du noch andere Sachen. Ja, weil wir müssen unsere Kino-Review, unsere monatliche, unterbringen. Richtig. Wir waren nämlich für euch, warum sonst, diesmal leider nicht, diesmal haben wir selber bezahlt. Ja. Und ich bin in den schlimmsten Regenschauer meines Lebens gekommen und habe mich komplett neu eingekleidet bei H&M. Sorry für die Werbung. Weil deine Klamotten nass waren. Bis auf die Unterhose. Mhm. Die Unterhose ist übrigens das Einzige, was ich nicht neu gekauft habe. Jetzt, das habe ich mich auch gerade gefragt, ja? Ja. Das Tolle war aber, es hat so geregnet, dass Rüdiger nach meiner SMS, bin bei H&M, mich neu einkleiden, sofort kapiert hat, dass es die Wahrheit ist und kein doofer Scherz. Und direkt, also als ich aus der Umkleidekabine kam, stand sofort Rüdiger da und hat gesagt, sieht doch ganz gut aus, die Hose. Siehst du? Das sind Freunde. Das sind Freunde. Ja. Da, wenn man sie braucht. Ne? Ja. Der Film, Nice Guys, haben wir angeschaut. Ja. Mit Ryan Gosling, seiner bisher besten Rolle, finde ich. Ja. Als moderne Mischung aus Starsky, Hutch, Terence Hill und Inspektor Clouseau, würde ich sagen. Ja. Eine ikonische Rolle, würde ich jetzt schon sagen. Man kann auch sagen, dass wenn ein Schauspieler wirklich gut ist, finde ich, dann vermisst man ihn eigentlich jede Sekunde, wo er nicht auf der Leinwand ist. Ging es dir nicht auch so bei diesem Film, dass du dich gefragt hast, wenn er gerade nicht da war, was macht eigentlich Ryan Gosling gerade? Ja, das stimmt. Wahnsinn, oder? Ja. Und ich finde, er hat aber auch, die beiden funktionieren ausgezeichnet miteinander. Ja, Russell Crowe. Selten fanden wir Russell Crowe so gut, wie er jetzt, also so dick steht ihm sehr gut. Er hat ein wenig zugelegt. Wir haben uns auch gefragt, ob Russell Crowe sich für seine heroischen Rollen trainiert und für seine anderen was anfrisst. Und wir haben gesagt, nee, so wie in dem Film war einfach so, ist er einfach. Er ist jetzt in seinem Natural State. Ein Gemütsmensch, durch und durch. Ja. Ein etwas jetzoniger Gemütsmensch. Können wir ja auch genau so vorstellen, dass der so... Genau, immer noch sehr sportlich, ja, aber halt ein bisschen dicker. Ja. Und bei Ryan Gosling, es gibt wirklich so Szenen, die sind noch nicht mal die lustigsten Szenen. Es gibt wahnsinnig Slapstick-Szenen in dem Film, aber es gibt Szenen, die sind so subtil. Und wo ich habe es zu dir schon im Vorfeld gesagt, weil ich es von einem Ami-Podcast irgendwie mitbekommen habe. Es gibt so, die haben behauptet, es gibt so Szenen, die kann wahrscheinlich niemand anderes in der Situation genauso spielen. Und es stimmt. Es stimmt wirklich. Es gibt diese Szene, wo er eigentlich im Gespräch mit einem Barkeeper ist und sagt, war die Frau neulich hier und was hat sie getrunken? Und er sagt so, Bourbon Martini, sagt er, glaube ich. Bourbon Martini, ja, Martini. Ja. Und er sagt wirklich nur so nebenbei, so fast so under his breath, sagt nur, well, that's disgusting. Ja. Ich glaube, er fragt noch nicht mal, was sie getrunken hat. Der sagt es nur, die war hier, die hat Bourbon Martinis getrunken. Ja. So, gibt schon, ja. Und ich glaube, er sagt einmal, well, that's just disgusting. Ja, also, ja. Und auch dieser Blick später im Film. Also erst das Verhalten bei der großen Party und dann dieser Blick später im Film. Bei beiden Malen bekommt er mit, dass die Drinks umsonst sind. Ja. Dass man merkt wirklich, wie der Schalter umgelegt wird in seinem Kopf. Ja. Einmal sehr deutlich durch einen guten Blick signalisiert, aber eigentlich noch subtiler beim ersten Mal, wo er einfach anfängt zu trinken. Und er kann nichts dagegen tun. Nee. Und er muss mitmachen. Man sieht ihn kurze Zeit später in diesem Aquarium rumschwimmen. Im Hintergrund. Was mich ein bisschen erinnert hat an die Szene Star Trek, wo Spock ins Wasser springt, in SeaWorld, um mit den Walen zu schwimmen. Ja, das ist, genau, das ist dieser Umweltstart. Dieses Umweltding, ja. Wo die zurück, Fernsehen, ja. Ja, wo die zurück in die Vergangenheit, genau. Und es gibt garantiert auch so eine Szene irgendwo in der nackten Kanone. Das habe ich nämlich noch vergessen. Das ist, The Nice Guys ist eigentlich auch, hat sehr viel von der nackten Kanone auch. Ja. Und bleibt doch irgendwie ernsthaft, das ist das Faszinierende. Ist immer noch ein ganz guter Thriller. Ja. Und Los Angeles, Ende der 70er, macht Spaß. Ja. Und dass die Autoindustrie mit der Pornoindustrie unter einer Decke stecken könnte, ist ja, finde ich, auch eine These, die so far out ist, dass man sie eigentlich schon wieder gerne sieht. Ja. Und ich finde so Kim Basinger als so amerikanisches, weiß ich nicht, als... Aber war das Kim Basinger oder war das einfach jemand, der quasi so wie bei Star Wars diese... Da kriegt man da so eine Maske auf und verschiedene neuralgische Punkte und dann kriegt man ein animiertes Kim Basinger-Gesicht von 1982. Du meinst, es war eigentlich Cumberbatch? Benedict? ja. Wie dem Smaug, dem Drachen. Genau. Du, übrigens, fast ein Easter Egg. Du erinnerst dich sicher an L.A. Confidential? Natürlich. Russell Crowe als Ich meine, du hast auch ganz kurz Guy Pearce in dem Film gesehen zu haben, als Polizisten, als Streifenpolizist. Ich glaube, dass da ein kurzer Cameo-Auftritt von Guy Pearce drin war. Das muss ich nachgucken, das habe ich ganz vergessen. Ja. Auf jeden Fall kurze Wiedervereinigung in einem L.A.-Noir-Thriller zwischen Kim Basinger und Stimmt. Bud, wie hieß er damals im Film? Naja, Russell Crowe auf jeden Fall. Ja. So, gut, jetzt zum Thema Fußball. Rüdiger, ich übergebe das Mic an dich. Ach du, wir befinden uns ja noch in der Vorbereitung und du weißt ja, mein großes Fable ist ja auch Autos. Ich habe mir mal angeguckt, die Autos der AM-Fahrer, beziehungsweise haben natürlich wie immer andere Journalisten, richtige Journalisten vorgearbeitet, die Autobild. War sehr interessant. Also, weißt du, welches Auto alle fahren? Wenn sie alle fahren, davon haben sie mindestens alle einen im Schrank. Nein. Sie alle fahren das Mercedes AMG G-Modell, den großen schwarzen Geländewagen. Wofür steht AMG? AMG? AMG. Albertus Magnus Gymnasium. Albertus Magnus Gymnasium, ja. Das ist so eine intellektuelle Version. Ja. Das Auto, der hat an allen 5 Plätzen Leselichter. Ja. Und die Sportvariante, ja. Nächstes Ergebnis deiner Recherchen? Podolski, finde ich, hat, glaube ich, so ein Selbstbewusstseinsding im Moment. Er hat sich ja auch das verbeten. Er hat ja gesagt, es wäre eine Unverschämtheit, dass man so tut, als würde er nur mitfahren, weil er so ein dufter Kumpel ist. Ja, er hätte auf jeden Fall seinen Zweck. Deshalb fährt er das extravaganteste Auto im Kreis der Spieler. Er fährt ein, jetzt kommt's, halte ich fest, ich hoffe, ich spreche es richtig raus, ein Mansory Stallone. Das ist ein Tuning-Auto, aber es ist also nicht nur einfach ein bisschen getuned, Spoiler dran, sondern also hat ein komplett neues Bodykit auf Basis eines Ferrari F12 Berlinetta. Der Ferrari ich glaube, der Ferrari F12 kostet, glaube ich, so irgendwas zwischen 200.000 und 300.000 Euro. Der wird dann noch, er wird aufwendig umgebaut, dazu gehört ein auffälliges Bodykit im F1 mit F1 Front, 22 Zoll Felgenreifen hinten und einer Leistungssteigerung von 740 auf 775 PS. Ja. Da stellt sich mir nur eine Frage. Ja? Ist er selbst gefahren nach Frankreich? Ist er selbst, das stimmt, die Berge hoch zum Hotel, wir wissen ja, es ist ja ein bisschen, ist ja ein Stück zu fahren. Ist es das Danone Hotel? Es ist das Danone, richtig, der ganze Ort gehört, wie auch das benachbarte Luxushotel, dem Danone Konzern. Ja. Wie auch das Wasser, aus dem wir heute trinken. Ja. Dessen Namen wir nicht nennen. Aber es ist auf jeden Fall, mir schmeckt es, irgendwie finde ich, es schmeckt voll fick irgendwie. Voll fick? Schmeckt voll fick. Ich werde auch ganz... Ja, fit, meine ich. Fit, ja. Egal. Ich bin vulkanisch gut drauf. ja, also die meisten fahren dann alle so Standard zu ihren üblichen Bentley und sonst was. Die üblichen Bentley. Haben alle haben einen Bentley-Kontental, ja. Nee, das klingt nur so, das klingt fantastisch. Der übliche Bentley, ich glaube, es wird das Titel der heutigen Ausgabe. Ja. Der übliche Bentley. CR7, Ronaldo fährt natürlich von allem was. Zlatan Ibrahimovic fährt selbstverständlich fast ausschließlich Ferrari. Sehr bescheiden zeigen sich die BVB-Spieler. Das fällt auf, ja. Götze... Aubameyang nicht. Aubameyang nicht. Aubameyang, hast du das Foto gesehen von ihm? Ja, natürlich. Mit dem goldenen Lamborghini? Er ist der Autoswagger, ist er. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich gut. Auch ein Auto, das sehr beliebt ist. Lamborghini, ich weiß auch nicht, wie man ihn da ausspricht. Aventador, keine Ahnung. Aventador klingt gut. Klingt irgendwie ganz okay. Der Einzige, der sich nicht mit einem Auto in sozialen Medien zu finden ist, ist Mats Hummels. Es gibt ein Foto von ihm auf Instagram, da sitzt er auf einer Vespa. Nein. Ja. Wie sympathisch. Noch was zum Thema Spielautos? Gareth Bale hat keine eigenen Autos, er leiht ausschließlich aus. Das finde ich ganz... Bei Vivendi, Luxusautoverleih Vivendi. Finde ich eigentlich ganz gut. Finde ich auch gut. Ja. Würde ich auch so machen. Ist ja auch der modernere Approach, ne? Finde ich auch. Ja. Götze fährt allerdings auch nur das Auto, was er vom FC Bayern zur Verfügung gestellt gekriegt hat, also ein Audi. Das finde ich aber auch gut. Finde ich auch okay. Reicht doch, Audi RS7, du lieber Himmel. Naja, weil wir gerade bei Götze sind. Götze super, ne? Götze, absoluter Tweetmeister. Wir erinnern uns, Game of Thrones damals gespoilert. Gespoilert, kannst du ja gar nicht sagen, was, sonst würde ich jetzt nicht ausspoilern. Was du mit den Autos ist, was du spoilern kannst. Genau, ja. Und jetzt hat er, Reus darf ja nicht mit, ne? Weil er kann ja nur geradeaus laufen. Und selbst das ist für ihn schwierig. Und selbst das noch langsamer als die anderen? Ja. Nee, auch der Arm, ich mach böse Witze. Und an dem Tag, als rauskam, fast zeitgleich, dass rauskam, dass er nicht mitfahren kann zu ihm, hat Götze getweetet, weil ich glaube, es war sein Geburtstag, Happy Birthday, ich freue mich noch auf mehr Turniere mit dir. Der Twitter-Meister Götze. Super. Da hat übrigens Ancelotti auch nochmal betont, wir haben gesprochen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es wird nicht besser. Nee, es wird immer schlimmer. Aber ich meine, letzte Woche haben wir das Gesprächsprotokoll und das war es ja auch. Genau, wir haben genau, richtig. Ich habe es ja alle gehört. So, was haben wir an News? Es gibt Bieterstreit um die TV-Rechte. Ja. Also, ja, bitte elaborieren. Es bieten noch einige Leute mehr mit. Außer uns, meinst du? Wir bieten mit, der Brennerpass, aber auch Sky, wissen wir ja, und ARD und ZDF und Sport1. Aber dazugekommen ist jetzt der amerikanische Sender Discovery mit Eurosport. Oh. Ja, die Telekom, Telekom bietet mit. Ja, aber das ist ja nichts Ungewöhnliches. Weil die haben doch, das Ungewöhnliche, sie haben Bushido als Verhandlungsführer hingeschickt. Das ist ungewöhnlich. RTL will wieder mitmachen. Dann die britische Perform Group, ja, vertreten mit Spox.com. Kennst du die Seite? Goal.com. Ja, ah, gut. ProSieben, Sat1 und Amazon. Spox hat so viel Kohle. Oh Gott, es wird Amazon. Ich sehe es jetzt schon. Amazon. Na gut, es gibt ja verschiedene Pakete, die man so kriegen kann. Auf jeden Fall soll mehr Fernsehen jetzt im Free TV kommen. Ja, das ist aber auch ganz sinnvoll, damit man sich, damit man sich nicht so sklavisch abhängig macht von Sky oder auch Einzelspiele in so einem Pay-Per-View-Modell kaufen kann. Finde ich ganz gut eigentlich. Genau. Zu weiteren News. Seit Wochen und Monaten frage ich mich, wohin wird Zieler gehen? Jetzt wissen wir es, er geht zu Leicester. Ja. Natürlich. Geilste Option. Eigentlich auch geiler als alles andere. Ich finde auch. Also man kann wirklich, können ihm die Leute Beileid wünschen, irgendwie Hannover abgestiegen, bla bla bla. Aber er kann sagen, Leute, den geilsten Transfer mache ich. Ja. Und, egal, was er mir jetzt erzählt. Und ich glaube, Leicester denkt das auch. Für 3,5 Millionen ist das, glaube ich, ein Schnäppchen. Ja. Genau. Da kann Bayern, also wenn Bayern Jesus kriegt, ist es vielleicht noch ein bisschen geiler. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, das ist ein, ja, für beide, also eine Win-Win-Situation. Yes. Junuzovic will allerdings Bremen verlassen, wie sehr schade. Der Skripniker bleibt. Ja. Entgegen aller hartnäckigsten Gerüchte, die Thilo uns immer wieder streut hier aus dem Bremen-Lager, muss man wirklich sagen, Skripniker hat seine Fürsprecher gefunden und seinen einzigen Gegensprecher, oder einen seiner, Achim, ist er losgeworden. Hm. Der Skripniker bleibt. Ja, also die Euphorie im Thilo-Camp hält sich in Grenzen darüber, aber wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Was haben wir noch? Rode jetzt doch nicht zu Gladbach, sondern zu Dortmund, angeblich für 10 Millionen. Ja. Ich finde es halt schade, weil es mein Lieblingsspieler, Rode Robben, also ja. Kurz Robben. Ja. Den Witz habe ich schon mal gemacht, ich weiß. Aber bei Dortmund, wenn er dann Stammspieler und so die Beißerrolle so im Mittelfeld, die ein bisschen Sebastian Kehlach ausgefüllt hat und so. Auf jeden Fall wirst du ihn öfter zu sehen kriegen. Und dann wird er hoffentlich auch endlich Nationalspieler. Alaba hat ein wunderbares Eigentor gemacht, ein No-Look-Eigentor. Hast du es gesehen? Nee. Beim Quali-Spiel Österreich. Was, gegen Island oder so? Ich weiß gar nicht. 2-1 haben sie gewonnen und dann 2-0 führten sie schon und dann hat er einfach den No-Look. Kennst du ja, wenn Fußballer besonders cool sind, die machen No-Look-Pässe, weil die müssen nicht schauen, da wird schon jemand stehen. Leider war der No-Look-Pass, der No-Look-Rückpass, muss man sagen, in die, ich sag mal, wieder natürliche Richtung der Torwartbewegung und hat einfach ein Eigentor gemacht. Damn. Wirklich? Niemand nimmt es ihm übel, weil er wird wahrscheinlich einer der 5 besten Spieler der EM werden, aber tatsächlich eines der dämlichsten Eigentore, die ich jemals gesehen habe. Aber er hat es selber nicht gesehen. Nee, wie auch. Dirk Schuster, Mensch, unser Dirk von Lilien, geht zu Augsburg. Ja, ist ja irgendwie ein Ding. Ist natürlich toll einerseits, weil Augsburg ist ein guter Verein für ihn. Ja. Andererseits, hey, wer trainiert die Lilien? Weiß man das schon? Nee, und man hat sich so gefreut. Wir beide haben die Lilien haben den Brenny gewonnen. Ja, war unsere beliebteste Mannschaft und jetzt ist nichts mehr übrig. Ja, das stimmt. Ich habe das auch so ein bisschen. Nee, du musst noch mal was weiterreden. Ich suche gerade hier was raus. Ich habe fantastische Notizen. Mhm. Ja, Weinzierl ist jetzt bei Schalke bestätigt. Dann habe ich noch, wir kriegen den Videobeweis. Ja. Endlich, er kommt. Ah. Aber nur offline. What? Ja. Das ist toll. Also das funktioniert dann so, dass die DFL den Videobeweis testen darf. Ich glaube immer bei 2 oder 3 Spielen pro Spieltag. Ja. Aber nur im Hintergrund. Er darf quasi keinen Einfluss auf das Spiel nehmen. Okay. Und was macht man mit der Mit dem Erkenntnisgewinn. Mit dem Erkenntnisgewinn. Das gibt man an die FIFA zurück, mhm. Weil die hat es vergeben. Und dann ab 2017, 18 die Saison, glaube ich, könnte erst regulär eingesetzt werden. Hm. Ich sag aber, lass mal bei der EM, das ist UEFA, aber lass da mal ein paar gravierende Fehlentscheidungen wieder passieren oder so. Das könnte vielleicht das Ganze beschleunigen. Ja. Ja. So, was wolltest du, was, du hast was geguckt? Ach, ich hatte als die Schustermeldung kam, dass er die Linien verlässt und nicht bei seinen Leisten bleibt, hatte ich so ein bisschen so einen Thread verfolgt, aber ich finde es leider hier in meinem Dings nicht. Weg ist es. Ja, ich habe noch mal. Es vibriert so, weißt du, der Tisch ist so vibrationsanfällig. So, Hasenhüttl sagt, er will um Titel spielen mit Leipzig. Okay. Also, Frage ist nur um welche? Miss Salzburg, Miss Leipzig, Miss Red Bull, Miss Bull. Miss Greenkeeper, keine Ahnung. Ja, ja, kann man ja auch mal sagen. Batra von so ein Barca-Ersatzspieler kommt zu Borussia Dortmund, das haben wir noch. Ja, habe ich gesehen. Dann haben wir noch Rudi Völler bleibt bis 2022, wobei, weiß nicht, es ging eh keiner von was anderem aus, oder? Nee. Und dann hatte ich noch zu vermelden, was war es nochmal hier? Das war es nur, dass Ancelotti auch nochmal gesagt hat. Wir habe gesprochen. Ja. Zu Mario Götze. Ja. Der arme Mario. Mal gucken, aber vielleicht wird es ja seine EM. Zur EM, was, keine Angst wegen Bandscheibenvorfall, ich podcaste auch im Liegen. Gut. Wir fangen am Montag an nach dem Deutschlandspiel, ne? Ja. Genau. Und dann machen wir wieder, weiß noch nicht, Mittwoch oder Donnerstag, gucken wir je nachdem, was für Spiele waren. Ich habe jetzt den Dings-Spielplan nicht im Kopf. Wir machen uns einen Plan. Je nachdem, wie die interessanteren Spiele waren. Wenn bombig interessante Spiele am Dienstag schon waren, dann machen wir am Mittwoch. Definiere interessant? Nicht Wales-Schweiz. Nicht Wales-Schweiz. Okay. Gruppenspiele der Gruppe, was sind wir, Gruppe C? Oh Gott, jetzt, ich habe meinen Kicker als Sonderheft nicht. Damn. Ja, dafür gut. Kaufe ich mir das doch, damit ich das alles nicht wissen muss. Alles klar, gut. Ja, das war's. Ich wollte nur sagen... Weißt du was? Vor allem EM-Sonderheft. Ich möchte vielleicht diesen Brennerpass beenden mit den Worten des polnischen Verbandspräsidenten, ja, dem Herrn Boniek. Fußball ist Abenteuer. Fußball ist pures Glück. Fußball muss die Leute erfreuen. Wunderbar, herrlich. Und ich sag noch, guckt alle mehr Veep. Veep, beste Comedy-Serie ever. Ever. Tschüss. Tschüss. Das war Brennercast, der Bundesliga-Podcast.